Das war gestern wieder spät. Dabei ging ich zuerst nach Haus. Noch nicht mal 12, aufstehen ist ungesund. Ich halt das grelle Licht nicht aus. Oh Gott, wer räumt dieses Chaos auf? Kaum, dass man noch was finden kann. Für eine Hausfrau hört die Arbeit niemals auf. Am besten, ich fang gar nicht erst an. Denn da mein Mann ein Künstler ist, muss ich ihn einen Spaß zu versäumen. Ich leb gern, ich geb gern, ich schweb gern auf Träumen. Mit Champagner im Blut und einer Hose aus Papier. Immer! Ich war schon als Kind sehr bescheiden, ich hab mich nie nach vorn gedrängt. Ich wollte nie ins Rampenlicht. Das Lernen und Üben, das hätte mich zu sehr angestrengt. Und Anstrengung bekommt mir nicht. Meine Mutter meinte, ich lande mal im Armenhaus. Drauf sagte ich ihr, das ist mir egal. Vater prophezeite, meine Zukunft sehe dunkel aus. Ich sagte, die Zukunft kann mich mal. Meine Schwester behauptet, ich sei wie sie, ungewöhnlich begabt und gescheit. Ich könnte auf Opernbühnen im Beifall stehen, doch dazu fehlt mir leider die Zeit. Irgendwo wird immer getanzt und es wäre doch zu dumm, auf ein Glück zu verzichten. Champagner im Glas und einer Rose aus Papier. Und sollte mein Mann, was Gott verhüten mag,